Junge Reef, wie geht's denn so? Ich bin's, Bestammler mit meinem krassen Flow. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du bist froh. Ja, mir geht's gut. Das hört sich super. Weißt du was? Ich komm konkret. Ich komm krass. Wir brauchen Bass. Fresh. Was? Wir brauchen Bass? Was geht denn, Alter? Was geht denn, Alter?